Wow. Marianne, I didn't think you could move that fast. That there we go. I mean, that was quick, man. Wow. I thought you were a little more contemplative, but boy, you responded quickly. Okay. Good morgen, Allah. Good morgen. God is good. Hey, Ben, what's White Horse? What's the main phrase in that song, White Horse? All for the King of Kings. Do you know that song? Yeah. In dem Lied White Horse, weißes Pferd, da geht es darum, alle für den König der Könige. I have something you probably don't know. Ich habe etwas, was ihr wahrscheinlich nicht wisst. Do you know who wrote that song? Wisst ihr, wer denn das Lied geschrieben hat? Ben. All these months we've been singing that song and I only found out Friday that he wrote it. Wir haben all diese Monate dieses Lied gesungen und nur am Freitag habe ich rausgefunden, dass er das geschrieben hat. We have some great people in this church. Wir haben großartige Leute in dieser Kirche. And we have recently we have two more great people, that's of course Austin and Shonda, and their parents, Austin's parents are here today, Johnny. Seit neuestem haben wir zwei weitere wunderbare Menschen, Austin und Shonda, und ihre Eltern sind heute da. Welcome you this morning. This morning I'm beginning a new series on the Holy Spirit. Heute Morgen fange ich eine neue Serie über den Heiligen Geist an. We'll deal with this theme until Pentecost Sunday. Und wir werden uns mit diesem Thema bis Pfingstsonntag beschäftigen. And so I want to start this morning with a little story for you. Und so möchte ich heute Morgen mit einer kleinen Geschichte für euch anfangen. I'm going to introduce you to my niece. Ich werde euch meine Nichte vorstellen. Oh, you can't see it too well here. Here, Martin, can you close those curtains there? You can't see her. Now, she would probably be very angry with me if she knew I was showing you this picture. Sie wäre wahrscheinlich sehr böse mit mir, wenn sie wüsste, dass ich euch dieses Bild zeige. She works for the FBI. Sie arbeitet fürs FBI. Her husband also works for the FBI. Und auch ihr Ehemann. And when we're in America, we can't say that. But wenn since wir in Amerika we're here, sind, I can dürfen wir das that. Natürlich nicht sagen, aber hier ist das in Ordnung. But I want to tell you an interesting story with her. Aber ich will euch eine interessante Geschichte über sie erzählen. She lived a long distance from where my hometown is. Sie lebte sehr weit entfernt von meiner Heimatstadt. And one year, maybe 10 or 12 years ago, I was traveling through America. Und so ungefähr vor 10 oder 12 Jahren bin ich durch Amerika gereist. Actually from the north to the south by car, which is very unusual. Aus dem Norden in den Süden, was sehr ungewöhnlich ist, im Auto. I can't even remember why. Ich weiß gar nicht mehr warum. But she lived right in the middle in a city called Kansas City. Aber sie lebte genau in der Mitte in einer Stadt namens Kansas City. And I hadn't seen her for many years. Und ich hatte sie viele Jahre nicht gesehen. And I called as I was on the road and I said, I'm going to be in your town tonight. Can I stay with you? Und ich habe sie auf unterwegs angerufen und habe gesagt, ich werde heute Abend in deiner Stadt sein. Kann ich dich sehen? And they said yes. Und sie haben ja gesagt. And I found out that day she had been at the doctor. Und ich habe herausgefunden, dass sie genau an dem Tag beim Arzt gewesen war. And she had just had a miscarriage of a child. Und sie hatte gerade eine Fehlgeburt gehabt. And of course she was extremely depressed. Und natürlich war sie extrem deprimiert. And actually the doctor had told her she would not be able to have any more children. Und der Arzt hatte ja auch gesagt, dass sie keine Kinder mehr haben würde. She already had one son. Sie hatte einen Sohn. But as you can see with this baby that she's holding, she loves children. Aber wie du das mit dem Baby hier sehen kannst, sie liebt Kinder. And now this is her niece. Das ist ihre Nichte, die sie da hält. But she was so depressed. Aber sie war so traurig. And as I prayed with her that night, with her and her husband. Und als ich an dem Abend mit ihr und ihrem Mann gebetet habe. I felt something on my heart to share with her that I have never said to anyone else ever in my life. Hatte ich etwas auf dem Herzen ihr zu sagen, was ich noch nie jemandem in meinem Leben gesagt hatte. I said maybe you should think about adopting children. Ich sagte, vielleicht solltest du darüber nachdenken, Kinder zu adoptieren. And of course at that time that's not the most sensitive time to say something like das that. Das ist natürlich nicht der besonders sensibelste Moment, das jemandem zu sagen, der gerade But I only had hatte. A small window of opportunity. Aber ich hatte nur ein kleines Fenster der Gelegenheit. And within a few months, she was in the process of adopting a child. Und innerhalb einiger Monate war sie schon in dem Prozess, ein Kind zu adoptieren. She ended up adopting a boy from Russia. Sie hat einen Jungen aus Russland adoptiert. She learned to speak Russian. Sie hat Russisch gelernt. Actually, she uses it with the FBI. Sie kann das auch gut gebrauchen beim FBI. That's one of her things. Das ist eine ihrer Sachen. So she learned to speak Russian and she went to Russia and she got this beautiful little boy. Sie hat also Russisch gelernt, ging nach Russland und hat diesen wunderbaren Jungen bekommen. And his name is Seth. Sein Name ist Seth. And he's a wonderful, excited young man. Und er ist ein wunderbarer, aufregender Junge. She liked that so much. A couple of years later, she went and got another child. Und das hat ihr so gut getan, dass sie ein paar Jahre später losgegangen ist und ein anderes Kind geholt hat. And so this is Sasha. Und das ist Sasha. And so this, my niece now has two adopted children. Meine Nichte hat jetzt also zwei adoptierte Kinder. And this has changed their life. Und das hat ihr Leben verändert. The love that they have in their heart for these children. Die Liebe, die sie im Herzen haben für diese Kinder. Has completely revolutionized them. Hat sie total revolutioniert. But even more than that, it has changed the lives of these children. Aber darüber hinaus hat es auch die Liebe dieser das Leben dieser Kinder verändert. Yesterday I was looking for some pictures of orphans from Russia. Gestern habe ich ein paar Bilder gesucht von russischen Waisenkindern. And there's a picture that I got from the internet of children in Russia, orphan children in Russia. Und da ist ein Bild von Waisenkindern in Russland, was ich im Internet gefunden habe. Now right after communism fell in the early 90s. Direkt nachdem der Kommunismus fiel in den frühen 90er Jahren. I spent some time in orphanages in Eastern Europe. Habe ich ein bisschen Zeit verbracht in Waisenhäusern in Osteuropa. And it is heartbreaking. Und es bricht einem das Herz. You saw all the children in their places and hundreds and hundreds of children. Du siehst all diese Kinder an diesen Orten, hunderte und hunderte von Kindern. Now, what I want to talk about in this story is I want you to imagine something. Worüber ich in dieser Geschichte sprechen möchte, ist, ich möchte, dass ihr euch etwas vorstellt. I want you to imagine the unbelievable love these children have for their new parents. Ich möchte, dass ihr euch vorstellt, was für eine unglaubliche Liebe diese Kinder für ihre neuen Eltern haben. They have been rescued out of who knows what kind of life. Sie wurden gerettet aus wer weiß was für einem Leben. And their parents have become everything to them. Und ihre Eltern sind alles für sie geworden. Now, imagine with me for a moment. Stellt es euch mit mir zusammen ein bisschen vor. One night the parents sit down with the children at the dinner table. An einem Abend sitzen die Eltern zusammen mit den Kindern am Essenstisch. And they have some horrible news. Und sie haben ganz schlechte Nachrichten. And they tell the children, I'm sorry, but we have to leave you. Und sie sagen den Kindern, es tut mir leid, aber wir müssen euch verlassen. We cannot be with you anymore. Wir können nicht mehr mit euch zusammen sein. And where we're going, you can't come with us. Und wo wir hingehen, da könnt ihr nicht mitkommen. What kind of shock that would send to the hearts of those poor children? Was für ein Schock verursacht das in den Herzen dieser armen Kinder? What kind of fear would be in their minds and feelings of loneliness? Was für eine Angst wird in ihren Gedanken sein und Gefühle der Einsamkeit? Now I want you to know that something like that happened in the Bible. Ich möchte, dass ihr wisst, dass etwas Ähnliches in der Bibel passiert ist. We find this in the Gospel of John. Wir finden das im Evangelium des Johannes. The Bible describes a situation that was just like this between Jesus and his disciples. Die Bibel beschreibt eine Situation, die genauso war zwischen Jesus und seinen Jüngern. Jesus had gathered lost men. Jesus hatte verlorene Männer gesammelt. He had spent years with them. Er hat Jahre mit ihnen verbracht. He had poured his life into them. Er hat sein Leben in sie ausgegossen. He was everything to these men. Er war alles für sie, für diese Männer. He protected them. Er hat sie beschützt. He fed them. Er hat sie ernährt. They went with him everywhere he went. Sie sind überall mit ihm hingegangen. For 3 years they were almost inseparable. 3 Jahre lang waren sie so gut wie And so one day he sits down with them. Und eines Tages sitzt er mit ihnen zusammen. And he says this. Und sagt. In John chapter 13 verse 33. Johannes 13, 33. Ich bin nicht mehr lange bei euch, meine Kinder. Ihr werdet mich suchen. Aber ich muss euch jetzt dasselbe sagen, was ich früher schon den anderen gesagt habe. Wo ich hingehe, dorthin könnt ihr nicht kommen. He breaks the news to them that I'm going to leave you. Er eröffnet ihnen die Nachricht, dass er sie verlassen wird. And where I'm going, you can't come with me. Und wo ich hingehe, könnt ihr nicht mitkommen. Now I can't imagine the feelings that went through the disciples at that moment. Ich kann mir nicht vorstellen, wie die Jünger sich in diesem Moment gefühlt haben. What were they going to do now? Was sollten sie jetzt tun? They had sacrificed everything for him. Sie hatten alles für ihn geopfert. They had left their lives to be able to follow him and be with him. Sie hatten ihr normales Leben verlassen, um ihm zu folgen und bei ihm zu sein. And now he was leaving. Und jetzt ging er weg. I believe their hearts were probably filled with an unbelievable loneliness. Ich glaube, ihre Herzen waren wahrscheinlich erfüllt mit einer unglaublichen Einsamkeit. A loneliness and a questioning and a confusion. Eine Einsamkeit und alles in Frage stellen und Verwirrung. Now you probably did not grow up in an orphanage. Ihr seid wahrscheinlich nicht in einem Waisenhaus groß geworden. You may have had some wonderful parents. Ihr hattet vielleicht wunderbare Eltern. And you may have never had this degree of abandonment in your life. Ihr hattet vielleicht nie diesen Grad des Verlassenseins in eurem Leben. But I would guess that you have experienced loneliness. Aber ich denke mal, dass ihr auch Einsamkeit erfahren habt. I would guess that you at times in your life feel like there's nobody else. Ich denke, dass ihr manchmal in eurem Leben euch fühlt wie es gibt niemanden, da ist niemand. I'm going through this life alone. Ich gehe alleine durch dieses Leben. And that is a huge common problem in humanity. Und das ist ein sehr, a common situation. Sehr großes, weit verbreitetes Problem, eine Situation in der Menschheit. It's very interesting. Let me give you a couple quotes here about loneliness. Es ist sehr interessant. Ich gebe euch mal ein paar Zitate über Einsamkeit. Albert Einstein was quoted as saying this. Albert Einstein wird so zitiert. It is strange to be known so universally. Es ist seltsam, so universell gekannt zu sein. And yet to be so alone. Und doch so alleine zu sein. To be known by everybody and yet so alone. Dass alle einen kennen und dass man trotzdem so alleine ist. You don't have to be away from people to feel alone. Du musst nicht weg von Menschen sein, um dich alleine zu fühlen. As I was doing some research on loneliness, it became so apparent to me. Als ich ein paar Nachforschungen über Einsamkeit angestellt habe, dann wurde mir das so klar. That loneliness is the cause of many problems people have in their lives. Dass Einsamkeit die Ursache für viele Probleme ist, die Menschen in ihrem Leben when haben. When people try to fill that lonely feeling with things that are not healthy for them. Wenn Menschen versuchen, dieses einsame Gefühl auszufüllen mit Dingen, die nicht gesund für sie sind. They feel lonely and so they drink too much or they use drugs to feel better. Sie fühlen sich einsam und so trinken sie zu viel oder benutzen Drogen, um sich besser zu fühlen. Addictions of all kinds. Alle möglichen Abhängigkeiten. Excessive entertainment to try to feel good for yourself. Übertriebene Unterhaltung, damit du dich gut fühlst. That good feeling sometimes we overeat. Und auch, dass wir zu viel essen, um uns gut zu fühlen. And the root of that is loneliness. Und die Wurzel davon ist Einsamkeit. We feel all alone and this makes us feel good. Wir fühlen uns einsam und diese Sachen machen, dass wir uns besser fühlen. And one of the most serious problems is unhealthy relationships we get in. Und ein Hauptproblem sind auch die ungesunden Beziehungen, die wir eingehen. The writer and actor Orson Welles said this. Der Autor und Schauspieler Orson Welles sagte Folgendes. We are born alone. Wir sind alleine geboren. We live alone. Wir leben alleine. We die alone. Und wir sterben alleine. And then he says, only through our love and friendship. Und dann sagt er, nur durch unsere Liebe und Freundschaft can we create the illusion können wir die Illusion schaffen, that we are not alone. Dass wir nicht allein sind. Now, I don't totally agree with what he said. Also da bin ich nicht ganz einverstanden mit dem, was er sagt. But there is a truth in what he said. Aber da ist eine Wahrheit enthalten. And that is this. Und das ist folgende. In one way we are alone in this world. In one way. Auf eine Art und Weise sind wir alleine auf dieser Welt. I cannot be so connected to you that I can go through this life really with you. Ich kann nicht so mit euch verbunden sein, dass ich durch dieses Leben wirklich mit euch zusammengehen kann. We each go through this life on our own. Jeder von uns geht alleine durch dieses Leben. But God did not originally create us that way. Aber Gott hat uns nicht ursprünglich so geschaffen. The reason we are separated and alone is because of sin. Der Grund, aus dem wir getrennt und alleine sind, ist wegen der Sünde. God created us to go through life in total oneness and fellowship with him. Gott hat uns geschaffen, durch dieses Leben zu gehen in totaler Einheit und Gemeinschaft mit ihm. Not separated. Nicht getrennt. Not alone. Nicht alleine. But we are alone. Aber wir sind allein. Because of this fall of man. Wegen des Falles des Menschen. God desires that we go through life connected to him. Gott möchte, dass wir durchs Leben gehen mit ihm verbunden. And we will not be alone. Und dann werden wir nicht alleine sein. So we are alone in one way. Also auf eine Weise sind wir allein. When you lay down on your bed, it doesn't matter who else is in your life. Wenn du dich in dein Bett legst, dann macht es keinen Unterschied, wer sonst noch in deinem Leben When ist. You leave this room, it doesn't matter who else is in your life. Wenn du diesen Raum verlässt, dann macht es keinen Unterschied, wer sonst in deinem Leben ist. You go through your life yourself. Du gehst eigenständig durch dein Leben. But there is hope. Aber es gibt Hoffnung. And there is unbelievable hope that Jesus brings to us. Und es gibt unfassbare Hoffnung, die Jesus uns bringt. And that is let me share with you from the book of John about this hope. Lasst mich euch das mitteilen aus dem Buch des Johannes über die Hoffnung. And what I'm going to do is I have a whole my whole text for this sermon is John chapter 13 through 17. It's a huge text. Also mein ganzer Text für diese Predigt ist Johannes Kapitel 13 bis 17, ein großer Text. And I'm not going to read it to you all. Ich werde es euch nicht vorlesen. I'm going to let you go home and read it and then Voiku will check you next week. No, ich werde euch das zu Hause lesen lassen und Voiku kann euch dann nächste Woche überprüfen. But chapters 13 through 17 is Jesus's last serious conversation with his disciples. Aber Kapitel 13 bis 17 ist die letzte ernsthafte Unterhaltung von Jesus mit seinen Jüngern. And that's when he told them, I've got to leave and where I'm going you cannot come. Und das war der Zeitpunkt, wo er ihnen sagte, ich werde weggehen und ihr könnt nicht mitkommen. But what I want to do this morning is show you some more things that he said in that conversation. Aber was ich heute Morgen mit euch teilen möchte, ist, möchte euch noch mehr Dinge über diese Unterhaltung mitteilen. And this is going to be amazing. Und das wird erstaunlich sein. This is going to be hopeful. Es wird hoffnungsvoll sein. Chapter 14, verse number 18. Kapitel 14, Vers 18. And remember, even though he just said, I'm leaving you. Und denkt dran, obwohl er gerade gesagt hat, ich verlasse euch. Then he continues on and he says this. Dann macht er weiter und sagt Folgendes. Ich lasse euch nicht wie Waisenkinder allein. Ich komme wieder zu euch. Now that's really interesting. Das ist sehr interessant. And confusing. Und verwirrend. I'm leaving. Ich verlasse euch. But I'm not going to leave you alone like orphans. I'm going to come to you. Aber ich werde euch nicht wie Waisenkinder allein lassen. Ich werde zu euch kommen. Come on, which one? Was denn nun? Are you leaving or are you staying? Gehst I don't understand this. Gehst du weg oder bleibst du? Das verstehe ich and, nicht. And that's quite confusing. Das ist sehr verwirrend. He continues on to explain more about this. Und er macht weiter und erklärt das weiter. And there's one verse in chapter 16 that's fantastic. Und es gibt einen fantastischen Vers in Kapitel 16. Let's read verse number 7. Vers 7. Aber glaubt mir, es ist gut für euch, dass ich fortgehe, denn sonst wird der Helfer nicht zu euch kommen. Wenn ich aber fortgehe, dann werde ich ihn zu euch senden und er wird meine Stelle einnehmen. He says, it's for your good that I'm leaving you. Er sagt, es ist zu eurem Besten, dass ich euch verlasse. Come on. Was? Think about the picture I gave you with the adopted children. Denkt an das Bild, was ich euch gegeben habe mit den adoptierten Kindern. The parents say, well, I'm leaving you. Die Eltern sagen, wir verlassen euch. And you can't come with me. Und ihr könnt nicht mitkommen. Ah, but it's for your good. Aber das ist zu eurem Besten. Oh, come on. What do you mean it's for my good? Was meinst du damit für mein Bestes? How can this be for my good? Wie soll das zu meinem Besten sein? And so I want us to look for a moment at how this is for our good. Und ich möchte, dass wir das im Moment betrachten, wie das zu unserem Besten ist. How was it for the disciples good that Jesus was leaving them? Wie war das zum Besten der Jünger, dass Jesus sie verlassen hat? And this really applies to us today too. Und das spricht heute auch zu uns. As much as they felt alone, we are alone today. So wie sie sich alleine gefühlt haben, so sind wir auch alleine heute. But Jesus clearly brought an answer about this is for your best. Aber Jesus brachte eine ganz klare Antwort darüber, das ist für euer Bestes. So we're going to look at what he explained about the best. Jetzt schauen wir uns das an, was er darüber erklärt hat über das Beste. Number one, let's look at John chapter 14 verse 16 through 17. Johannes 14, 16 bis 17. Und ich werde den Vater bitten, dass er euch an meiner Stelle einen anderen Helfer gibt, der für immer bei euch bleibt, den Geist der Wahrheit. Die Welt kann ihn nicht bekommen, weil sie ihn nicht sehen kann und nichts von ihm versteht. Aber ihr kennt ihn, denn er wird bei euch bleiben und in euch leben. So I want to look at two words here first. Da möchte ich jetzt besonders zwei Wörter anschauen. Two very important words. Two very important words. Zwei sehr wichtige Wörter. Number one, another. Erstens, I'm going to send another. Erstens einen anderen. Ich werde einen anderen senden. And let me explain to you in the Greek this word another. Lass mich euch das auf der Basis des griechischen Wortes einen anderen There's erklären. There's two different words in Greek that can mean another. Es gibt zwei verschiedene Worte im Griechischen, die einen anderen heißen. There's a word that means another of a different kind. Es gibt ein Wort, das bedeutet einen anderen von einer anderen Art. Or another of the same kind. Oder einen anderen von derselben Art. And what Jesus said here is, I'm going to send you another of the same kind. Und was Jesus hier sagt, ist, ich werde euch einen anderen von derselben Art senden. I'm not just going to send you some help. Ich werde euch nicht nur irgendeine Hilfe schicken. In the same way that I have been everything to you, auf dieselbe Art, wie ich alles für euch gewesen bin, I'm gonna send you another of the same kind. Werde ich euch einen anderen von derselben Art senden. And the second word, und das zweite Wort, in German it says helper. In Deutsch heißt es Helfer. In Greek it's Parakletos. Im Griechischen ist es Parakletos. And this Parakletos is one who stands beside you as a helper. Und dieser Parakletos ist jemand, der neben dir steht als Helfer. And so what Jesus was saying here is, I'm going to send you another of the same kind. Was also Jesus sagt, ist, ich werde euch einen anderen von derselben Art schicken. And this another will stand with you as a helper in life. Und dieser andere wird bei euch stehen als ein Helfer im Leben. But the question still remains, why is that better? Aber die Frage bleibt immer noch, warum ist das besser? Jesus, why don't you just stay with us? Jesus, warum bleibst du nicht einfach bei uns? And you can be our helper. Du kannst doch unser Helfer sein. Why do you have to leave and send another to be our helper? Warum musst du gehen und uns einen anderen zum Helfen schicken? Because of this. Darum. The last part of the verse. Der letzte Teil des Verses. Actually, the last part of verse 16 and the last part of verse 17. Der letzte Teil von Vers 16 und der letzte Teil von Vers 17. He says, because he will be with you forever. Er sagt, denn er wird für immer bei euch sein. And he will be with you and in you. Und er wird mit euch und in euch sein. Jesus was bringing the disciples to a new level of relationship with him. Jesus hat die Jünger in eine neue auf eine neue Beziehungsebene mit ihm gebracht. Not only was now Jesus there as the helper. Da war jetzt nicht nur Jesus als der Helfer. Always outside, of course. Immer außerhalb natürlich. There's Jesus, he's my helper, he's doing everything around me. Da ist Jesus, der ist mein Helfer, der tut alles um mich rum. Now something was going to change. Jetzt würde sich etwas verändern. God was not only going to be there. Gott würde nicht einfach nur da sein. God was going to be in me. Gott würde in mir sein. I am going to come and be in you. Ich werde kommen und in euch and sein. You are not going to be alone. Und ihr werdet nicht allein sein. You are going to have another of the same kind. Ihr werdet einen anderen von derselben Art haben. And he will be your helper. He will be your everything. Und er wird euer Helfer sein, euer Alles. And he will be in you. Und er wird in euch sein. And you're no longer on your own. Und ihr seid nicht mehr auf euch selbst this gestellt. Is the wonderful thing about the Holy Spirit. Das ist dieses wunderbare Element des Heiligen Geistes. This is the wonderful thing about this new level of relationship Jesus introduced. Diese wunderbare Sache über diese neue Beziehungsebene, die Jesus einführt. We are not walking through this life alone trying to be Christians. Wir laufen nicht alleine durch dieses Leben und probieren Christen zu sein. We're not trying to do just to trying to do what God wants us to do. Wir versuchen nicht einfach zu tun, was Gott von uns möchte. We have someone, God himself, living in us. Wir haben jemanden, Gott selbst, der in uns lebt. He is connected to us like he desired in the beginning. Er ist mit uns verbunden, so wie er es am Anfang sich danach gesehnt hat. And we are going through life with him. Und wir gehen mit ihm durchs and him Leben. In us. Und er ist in uns. I'm not alone. Ich bin nicht alleine. What a change I had in my life when I came to Jesus Christ. Was für eine Veränderung hatte ich im Leben, als ich zu Jesus kam. And when I opened my heart to the Holy Spirit and said, Holy Spirit, come and live in me. Und als ich mein Herz für den Heiligen Geist geöffnet habe und gesagt habe, Heiliger Geist, komm und lebe in mir. I have not felt that aloneness since that time. Ich habe diese Einsamkeit seitdem nicht mehr gefühlt. Sure, I go through situations where I somewhat feel on my own. Natürlich gehe ich durch Situationen, wo ich mich irgendwie auf mich selbst gestellt fühle. But you know, I have this knowledge inside of me. I am not alone. Aber wisst ihr, ich habe dieses Wissen in mir, ich bin nicht allein. There's somebody else inside of me. Da ist noch jemand in mir drin. I mean, I don't mean that sound really weird. It does sound weird. Ich meine, das klingt natürlich ein bisschen seltsam. But that's what he said. Aber das ist das, was er sagt. The person of God is not just there. Die Person Gottes ist nicht nur da. I'm going to come and be in you. Ich komme und werde in euch sein. It's so exciting. Das ist so aufregend. It's so hopeful. Das ist so hoffnungsvoll. It takes away this fear and this confusion. Es nimmt diese Furcht und diese Verwirrung weg. It takes away this dark cloud of loneliness that wants to try to cover us. Es nimmt diese dunkle Wolke der Einsamkeit weg, die uns bedecken will. Let's look at three more things quickly through those scriptures that Jesus said about this helper. Lasst uns noch drei weitere Dinge schnell anschauen in diesen Schriftstellen, die Jesus über den Helfer gesagt hat. John chapter 14, 26. Johannes 14, Vers 26. Der Vater wird euch in meinem Namen den Helfer senden, der an meine Stelle tritt, den Heiligen Geist. Der wird euch alles weitere lehren und euch an alles erinnern, was ich selbst schon gesagt habe. So he'll teach us and remind us everything that Jesus taught. Er wird uns also lehren und uns an das erinnern, was Jesus gelehrt hat. He said, disciples, don't worry about all those notebooks you're writing down, trying to remember everything that I've said. Und er sagt, Jünger, ihr braucht euch nicht Gedanken machen über all diese Notizen, die ihr da gemacht habt. He says, I've got a new level of relationship I'm bringing to you. Er sagt, ich habe eine neue Ebene der Beziehung, die ich euch bringe. Listen to this. Can you say that with me? A new level of relationship. How do you eine say? Neue Beziehungsebene. I want to hear. One more time. Eine neue Beziehungsebene. He says, the Holy Spirit's going to bring to your mind all and remind you those things that I've taught. Der Heilige Geist wird alles in eure Gedanken bringen und euch erinnern an alles, was ich gesagt habe. That's cool. Das ist cool. Number three, the next thing is John 15, verse 26. Das nächste ist Johannes 15, Vers 26. Der Helfer wird kommen, der an meine Stelle tritt. Es ist der Geist der Wahrheit, der vom Vater kommt. Ich werde ihn zu euch senden, wenn ich beim Vater bin, und er wird als Zeuge über mich aussagen. He says, don't worry about forgetting me, guys. Oh, okay. Don't worry about forgetting me. Er sagt, macht euch keine Gedanken darüber, dass ihr mich vergessen könntet. You know, he's leaving. Er verlässt sie. When somebody leaves, you think, oh man, you know, in a year or so, I'm gonna forget all about them. Wenn jemand weggeht, dann denkt man, oh Mann, in einem Jahr oder so werde ich ihn vergessen haben. Don't worry about it. Ihr braucht euch keine Gedanken drüber machen. The Holy Spirit's gonna be in you. Der Heilige Geist wird in euch sein. And he's gonna keep on talking to you about me. Und er wird immer weiter über mich sprechen zu euch. He's gonna keep on bringing me to your mind. Always, he's gonna testify of me. Er wird immer wieder mich in eure Gedanken bringen, immer wieder Zeugnis von mir geben. John chapter 16 verse 14. Johannes Kapitel 16 Vers 14. Er wird meine Herrlichkeit sichtbar machen, denn was er an euch weitergibt, hat er von mir. Now he says, and you know what else is going to happen? Und er sagt, wisst ihr, was noch passieren wird? You're going to get things you never had before. Ihr werdet Dinge bekommen, die ihr vorher nie hattet. You're going to receive things through this new level of relationship. Ihr werdet durch diese neue Beziehungsebene Dinge empfangen, that you never had even when I was here. Die ihr gar nicht hattet, selbst als ich hier war. Because the Holy Spirit's gonna take what is mine, Jesus said. Denn der Heilige Geist wird das nehmen, was mir gehört, sagt Jesus. And make it known to you. Und es euch bekannt machen. You're gonna see things in a new way. Ihr werdet die Dinge auf eine andere Art sehen. You're gonna experience things in a new way. Ihr werdet Dinge auf eine neue Weise erfahren. In a way you could have never if I was just on the outside. Auf eine neue Weise, die ihr nicht hättet erfahren können, als ich außerhalb war. That's why it's better. Darum ist es besser. That's why Jesus says it's better for you that I leave. Darum sagt Jesus, es ist besser für euch, dass ich weggehe. Because if I don't go, the Holy Spirit can't come and be all those things that he needs to be inside of you. Denn wenn ich nicht gehe, dann kann der Heilige Geist nicht kommen und all diese Dinge sein, die in euch sein. One more time. He's taking us to a deeper level of relationship. Nochmal, er nimmt uns auf eine tiefere Beziehungsebene. How many of you want a deeper level of relationship with God? Wie viele von euch möchten eine tiefere Beziehungsebene mit Gott? How many of you want God not to just be out there? Wie viele möchten, dass Gott nicht nur irgendwo da draußen ist? But in here. Sondern hier drin. That is through the Holy Spirit. Das ist durch den Heiligen Geist. Look at what happened to these guys after this. Schaut mal, was mit diesen Typen passiert ist danach. You know, after Jesus was crucified, nachdem Jesus gekreuzigt ist, they all ran away. Da rennen sie erstmal alle weg. The Bible says they all forsook Jesus. Die Bibel sagt, sie haben ihn alle verraten. We always pick on Peter. Wir nehmen immer nur den Petrus raus. You know, we always say, Peter, you were so bad. Und wir sagen, Petrus, du warst so schlimm. You know, you talked against Jesus, but the Bible says all of them ran away. Du hast gegen Jesus geredet, aber die Bibel sagt, alle sind weggerannt. And you know what happened? They were locked in a room. Und wisst ihr, was passiert ist? Sie haben sich in einem Raum eingeschlossen. Some room way up in a high room. Ein Raum, ein Obergemach. I think trying to hide from everybody else in the world. Um sich wirklich zu verstecken von jedem in der Welt. And when people came and knocked on the door, they wouldn't answer. Und als die Leute kamen und an die Tür geklopft haben, da haben sie einfach nicht geantwortet. They were afraid. Sie hatten Angst. The Bible says they were afraid. Die Bibel sagt, sie hatten Angst. After the Holy Spirit comes into their lives. Nachdem der Heilige Geist in ihr Leben kommt. These people are totally different. Da sind diese Menschen total verändert. They are totally changed. Sie sind total verwandelt. They weren't running away, they were running too. Sie rennen nicht mehr weg, sie rennen hin. They were standing in front of people and saying, "You're the ones who crucified Jesus, and you need to repent." Sie stellen sich vor Leute hin und sagen, ihr habt Jesus gekreuzigt und ihr müsst Buße tun. They were speaking to people who were cripples, and they were seeing them rise and healed. Sie haben zu Menschen gesprochen, die Krüppel waren und haben gesehen, wie sie aufstehen und geheilt werden. The Bible says that they turned the world upside down. Die Bibel sagen, dass sie die Welt auf den Kopf gestellt haben. These people who were totally afraid. Diese Leute, die so ängstlich waren. Now they were empowered by God. Jetzt waren sie befähigt von Gott. And Acts chapter 1 verse 8 says it very clearly. Und Apostelgeschichte 1 Vers 8 sagt es sehr deutlich. You will receive power after the Holy Spirit comes upon you. Ihr werdet mit dem Heiligen Geist erfüllt werden, wenn er kommt. And that's what happened in their lives. Und das ist in ihrem Leben passiert. Now what do we do with this knowledge today? Was machen wir mit diesem Wissen heute? I've shared with you about this whole desire of Jesus to bring to us his life to live inside of us. Ich habe euch von diesem Wunsch Jesu erzählt, dass sein Leben in uns zu bringen. We don't have to be alone. Und dass wir nicht alleine sein müssen. But the question is, what do we do with that information? Aber die Frage ist, was tun wir mit dieser Information? What do you do when you discover there is someone who wants to be close to you? Was tust du, wenn du herausfindest, dass jemand dir nah sein möchte? Someone who only wants what's best for you. Jemand, der nur das Beste für dich möchte. Only wants to help you. Dir nur helfen möchte. And to help you in unimaginable ways. Und dir auf unvorstellbare Weise helfen möchte. If you had that kind of person in your life, what would you do? Wenn du so einen Menschen in deinem Leben hättest, was würdest du tun? You would immediately welcome that person with gladness into your life. Du würdest sofort diese Person mit Freude in dein Leben aufnehmen. You would spend as much time with that person as you possibly could. Du würdest so viel Zeit mit dieser Person verbringen wie nur möglich. What do you do when you know he could never be wrong about anything he tells you? Was würdest du tun, wenn du wüsstest, dass er überhaupt nie falsch ist, im Irrtum ist über irgendetwas? You know, you may think I'm smart, but I'll tell you what, I can be wrong. Ihr denkt vielleicht, dass ich schlau bin, aber ich sag euch, ich kann auch mich irren. I've got to be honest with you. Ich muss ehrlich mit euch sein. I can be wrong sometimes. Manchmal kann ich mich auch irren. Not often, but nicht no. oft. But what if there was somebody who never could be wrong? Aber was wäre, wenn da jemand wäre, der sich nie irrt? What would you do? Was würdest du tun? You would listen to that person? Du würdest diesem Menschen zuhören. Unless you're sick. Außer du bist vielleicht krank im Kopf. Seriously. You would listen to that person. Du würdest diesen Menschen zuhören. You would hang on every word that person said. Du würdest an jedem Wort hängen, was diese Person sagt. And you would do it. Und das würdest du dann auch tun. If you knew they could never be wrong. Wenn du wüsstest, dass dieser Mensch sich nie irren würde. Well, I want to tell you something. God cannot be wrong. Ich sage euch was, Gott kann sich nicht irren. The Holy Spirit cannot be wrong. Der Heilige Geist irrt sich nicht. And what do we do with this knowledge? Und was machen wir mit dieser Information? We need to open our hearts wide. Wir müssen unsere Herzen weit öffnen. And we need to say, we want you. I want you in my life. Und wir müssen sagen, ich will dich in meinem Leben. I want to hear you. Ich möchte dich hören. I want to be close to you. Ich möchte dir nah sein. I want to know you and I want to know what you think about things. Ich möchte dich kennen und erfahren, was du über Dinge denkst. Priscilla, come on up here. Priscilla, komm noch mal her. I want to show you. I want to give you a little example. Ich möchte euch ein kleines Beispiel geben. We need to embrace wir müssen the Holy Spirit. Den Heiligen Geist umarmen. If you don't know, this is my wife, okay? Also falls ihr es nicht wisst, ist meine Frau, okay, ja? Okay, if you don't know, this is my wife. Okay. Wir müssen den Heiligen Geist umarmen. We need to welcome him in our lives. Wir müssen ihn willkommen heißen in unserem Leben. But hold on just a second. Let me tell you something. Let me tell you what the Bible says. Lass mich euch sagen, was die Bibel darüber sagt. The Bible says sometimes we don't welcome the Holy Spirit. Die Bibel sagt, manchmal heißen wir den Heiligen Geist nicht willkommen. In fact, let's read two scriptures here. Lass uns zwei Schriftstellen hier lesen. Ephesians chapter 4 verse 30. Epheser 4 Vers 30. Beleidigt nicht durch euer Verhalten den Heiligen Geist. Sometimes we make him very sad. Manchmal machen wir ihn sehr traurig. Acts chapter 7 verse 51. Apostelgeschichte 7 Vers 51. Ihr widerspenstiges Volk, am Körper seid ihr beschnitten, aber euer Herz ist unbeschnitten und eure Ohren sind verschlossen für Gottes Botschaft. Ständig widersetzt ihr euch dem Geist Gottes, ihr genauso wie damals eure Vorfahren. Now I want to do this again. Ich möchte das nochmal tun. This is what we need. Das ist das, was wir tun müssen. We need to welcome. Wir müssen willkommen heißen. We need to let him come wir inside. Müssen ihn nach innen kommen lassen. But this is often what we do. Aber das hier ist oft das, was wir tun. We push him away. Wir drücken ihn weg. We say, I don't want to listen to you. Wir sagen, ich möchte dir nicht zuhören. I can do it on my own. Ich kann es alleine. Try to come. No. We push him away. Wir drücken ihn weg. We resist. The Bible says we resist. Wir widerstehen dem Heiligen Geist, sagt die Bibel. And church, we need to change that. Thank Gemeinde, wir müssen das verändern. Church, we need to change that. Liebe Gemeinde, wir müssen das verändern. We need to welcome what he tells us. Wir müssen das willkommen heißen, was er uns sagt. He wants to lead us into life. Er möchte uns ins Leben führen. And therefore we need to say, God, I want you to speak to me. Und darum müssen wir sagen, Gott, ich möchte, dass du zu mir sprichst. I want you to reveal my heart to me. Ich möchte, dass du dein Herz mir offenbarst. I don't want to pretend like I'm close to you, but all the time pushing you away. Ich möchte nicht so tun, als wäre ich dir nah und drück dich die ganze Zeit weg. So often that's what we're doing. Das ist so oft das, was wir tun. We're pushing him away when we say no to him. Wir stoßen ihn weg, wenn wir nein zu ihm sagen. The Bible says the Holy Spirit will reveal Jesus to us, reveal truth to us. Die Bibel sagt, der Heilige Geist wird Jesus uns offenbaren, wird uns die Sometimes Wahrheit offenbaren. Sometimes that conscience, with your conscience is dealing with you, saying, no, this is not good. Manchmal sagt dein Gewissen dir was, sagt, das ist nicht gut. And that's really not just your conscience. That's the Holy Spirit saying, that's not good. Das ist nicht dein Gewissen, das ist der Heilige Geist, der sagt, das ist nicht gut. And we're saying, oh, I'm just not going to listen to that. Und wir sagen, ach, das höre ich einfach nicht zu. We've got to change that. Das muss sich verändern. If we want life, we've got to change that. Wenn wir leben wollen, müssen wir das ändern. We've got to repent. Wir müssen Buße tun. And say, I welcome you. Und sagen, ich heiße dich willkommen. Speak to me. Change me. Sprich zu mir. Verändere mich. So I want to give you a challenge this week. Ich möchte euch für diese Woche eine Herausforderung geben. I want you to see that God wants to be everything to you. Ich möchte, dass ihr erkennt, dass Gott alles für euch sein möchte. He wants to help you. Er will euch helfen. He wants to guide you. Er will euch leiten. He wants you to know that he is there and that you're not alone. Er will, dass ihr wisst, dass er da ist und dass ihr nicht alleine seid. He wants to encourage you and empower you. Er will euch ermutigen und stärken. He wants to change you. Er möchte euch verändern. Give you counsel and comfort. Euch Ratschlag und Trost geben. And so here's my challenge for you for this week. Hier ist meine Herausforderung für euch für diese Woche. This week will you open your heart to God and purpose to communicate with the Holy Spirit more than you've done in recent days. Diese Woche öffnet euer Herz für Gott und achtet absichtlich darauf, mit ihm mehr zu kommunizieren, als ihr es davor gemacht habt. Here's where we often have God just out there. Also wir haben oft Gott einfach draußen. And we function through life. Und wir funktionieren einfach im Leben. You're there, God, I love you. Gott, du bist da, ich liebe dich. Wonderful. Wunderbar. Let's change that. Lasst uns das verändern. Let's welcome him in. Lasst uns ihn in uns willkommen heißen. And develop greater communication with him. Und größere, bessere Kommunikation mit ihm entwickeln. Saying, Holy Spirit, I want to listen to you. Speak to me. Und sagt, Heiliger Geist, ich möchte dir zuhören. Sprich zu mir. I don't want to resist you. Ich will dir nicht widerstehen. I want to know you. Ich möchte dich kennen. I want to love you. Ich möchte dich lieben. And I want to be one with you. Und ich möchte mit dir eins sein. So my challenge is, will we open our ears and our hearts more this week than we did last week? Also meine Herausforderung ist, unsere Herzen und Ohren mehr zu öffnen diese Woche, als wir es letzte Woche getan haben. I'd love to hear some testimonies next week about God talking to people's hearts this week. Ich würde zu gern nächste Woche ein paar Zeugnisse hören von Gott, der zu Menschen gesprochen hat. We don't have to have them here, but I'd love to hear personally hear them. We don't have to have them in front here. But I'd love to personally hear that. Ja, ihr müsst dann hier nicht nach vorne kommen, aber ich möchte es einfach selbst hören. And let me end with this last verse. Und lasst mich mit diesem letzten Vers schließen. Luke chapter 11. Lukas 11. And this shows you how simple things are. Und das zeigt euch, wie einfach die Dinge sind. There is a wide over open invitation to you. Da ist eine große Einladung für euch. For the Holy Spirit to come in. Dass der Heilige Geist reinkommt. And to live in us. Und er will in euch leben. Luke chapter 11, verses 11 through 13. Lukas 11, Vers 11 bis 13. Ist unter euch ein Vater, der seinem Kind eine Schlange geben würde, wenn es um einen Fisch bittet? Oder einen Skorpion, wenn es um ein Ei bittet? So schlecht ihr auch seid, ihr wisst doch, was euren Kindern gut tut. Und gebt es ihnen. Wie viel mehr wird der Vater im Himmel denen den Heiligen Geist geben, die ihn darum bitten? Will you pray today? Werdet ihr heute beten? I've had a relationship with the Holy Spirit since 1971. Ich habe seit 1971 eine Beziehung mit dem Heiligen Geist. I can't even count that high. So hoch kann ich gar nicht zählen. I mean, I'm sure there's I know others with more. Vielleicht gibt es ja andere, die da noch mehr haben. But you know, I need to pray. Aber ich muss trotzdem beten. Holy Spirit, I want more of you. I want to know you more. Heiliger Geist, ich will mehr von dir. Ich will dich mehr kennen. I need to be closer to you. Ich möchte dir näher kommen. I need to listen more. Ich möchte mehr zuhören. Will you have that? Pray with me that prayer. Werdet ihr mit mir dieses Gebet beten? Even if you don't know Jesus Christ right now. Selbst wenn du Jesus jetzt noch gar nicht kennst. The Holy Spirit can reveal him to you. Der Heilige Geist kann Jesus dir offenbaren. And you can see the reality of Jesus. Und dann kannst du die Realität Jesu sehen. Just open your heart. Öffnet einfach eure Herzen. And we're going to pray this prayer. Und wir beten dieses Gebet. Father, today we open our hearts to your Spirit. Vater, heute öffnen wir unsere Herzen für deinen Geist. We want to know you, Lord. Wir möchten dich kennen, Herr. And our hearts are wide open to say, come and reveal yourself to us.